dann fangen wir heute mal an mit der ersten Folge dieses kleinen Podcastes. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen es jemals werden könnten, ob das irgendwer hört, ob das irgendjemand interessiert. Keine Ahnung, aber man kann es aber versuchen. Fangen wir an, ich will mich erstmal selber vorstellen. Ich finde es für die Geschichte, die ich hier vorhabe, auch wichtig, dass ihr so ein bisschen einzuschätzen wisst, wen oder was ihr da vor euch habt. Ich bin jetzt 48, also nicht mehr ganz jung. Für einen ITler, ich arbeite im Moment als Programmierer, wohl schon eher Methusalem. Hab ja so 1981, 80, 81 angefangen mit IT über irgendein unbekanntes amerikanisches Computermodell. Das gab es damals bei Brinkmann. Es gibt hier nicht mal mehr Brinkmann in Hamburg. Dann C64, PC, Amiga, wieder zum PC. So die übliche Laufbahn von den alten. Schon gleich mit Mailboxen, DATEX-P, mit Akustikkoppler, Modem, später dann DSL, also alles so mitgenommen, was es gab. Sehr spannende Zeiten. Das wollen wir jetzt aber gar nicht so sehr vertiefen. Wir wollen ja hier nicht über die Dinosaurier sprechen, sondern über IT heute. Das letzte Mal habe ich mich so vor 15 bis 20 Jahren, ich weiß es echt nicht mehr, mit Linux beschäftigt. Damals intensiv, das lief hier als Server, als Mail-Server, als Webserver, als hast nicht gesehen, Tag und Nacht mehr oder weniger, selbst Fernsehen über ISDN habe ich ausprobiert von der Arbeit aus, funktionierte überraschenderweise sogar relativ gut, trotz der 64 Kilobit konnte man tatsächlich was empfangen. Hab das dann aber irgendwann einfach auch aus Zeitgründen wieder verworfen. Ich hatte damals sogar eine eigene Homepage dazu, wo ich viele Themen aufbereitet habe, was auch damals relativ gut ankam. Aber wie gesagt, irgendwann war die Zeit vorbei. Es gab keine Zeit dafür mehr. Und das Ganze lief immer als Hobby. Ich habe diverseste Arbeitsstellen gehabt, ein sehr quirligen Lebenslauf, möchte ich mal nennen. Entscheidend war aber einfach so, ich kam irgendwann zu den Soldatchens und weil ich schon immer faul war, damals war es einfach so, gutes Geld für relativ wenig Arbeit und da eine Vaterlandsverteidigung eigentlich absehbar nicht auf uns zukam, bin ich da 10 Jahre geblieben. Dann hieß es aber plötzlich, jetzt wollen wir auch nach Afghanistan und ähnliches. Und zu der Zeit gab es die Möglichkeit zu kündigen, was ich dann auch sofort getan habe, weil dazu hatte ich dann doch keine Lust, in Ländern zu kämpfen, wo ich nicht mal weiß, wofür. Also wollen wir auch gar nicht groß rumdiskutieren, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es damals der Grund zu kündigen. Da stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du auch schon 30. Das ist dann so ein Alter, was damals schon schwierig war, nochmal einen neuen Job anzufangen. Hab dann mit meiner Frau so ein bisschen hin und her überlegt, was machen wir, was Sicheres, was nicht Sicheres. Und haben uns dann irgendwann geeinigt, versuche ich doch das Hobby zum Beruf zu machen und habe dann eine Umschulung zum AS400 Programmierer gemacht. Wer das jetzt gar nicht kennt, das ist so eine IBM-Kiste. Damals war die noch so groß wie 3 Kleiderschränke. Da stecken zig Platten drin, wovon eine einzelne schon zu zweit getragen werden musste, so schwer waren die. Heute ist die auch auf so Server-Niveau-Größe runtergegangen und mit der fünffachen Leistung. War aber eine interessante Maschine, war eine reine Datenbankmaschine, auf der man wunderbar programmieren konnte, weil man sich überhaupt nicht um GUIs kümmern musste. Gibt es auch heute noch, wird immer noch viel bei großen Firmen eingesetzt, weil das Ding ist einfach eine Netzwerkrakete, wenn man jetzt datenbanktechnisch da drauf schaut. Aber auch da wollen wir gar nicht zu tief gehen, das war so der Einstieg. Ich habe dann so 6-7 Jahre in verschiedenen großen Softwarehäusern gearbeitet, war eine sehr spannende Geschichte, gab tiefe Einblicke. Fand ich aber auch einen Knochenjob. Kann man so 5-6 Jahre machen und dann sollte man sich überlegen, ob man das noch länger machen möchte. Also ich habe genug erlebt, die nach 10, 15 Jahren auch echt, körperlich und mental ganz schön am Boden waren. Also muss jeder für sich selbst entscheiden. Da wollte ich dann raus und habe gedacht, okay, was machst du? Software-Tester fand ich immer spannend. ich habe, glaube ich, so ein bisschen Beamten auch in mir. Ich mag auch manchmal so ein bisschen Korinthenkackerei und bin dann Software-Tester geworden. Leider ist die Firma nach 2 Jahren in den Bach runtergegangen, so dass es dann zur betriebsbedingten Kündigung kam. Und da bin ich dann mehr oder weniger als Zufall zum VB-Programmierer geworden. Ich hatte mir so zu Hause in Eigenarbeit VB6 beigebracht, kam da auch ganz gut mit klar. Die suchten jemanden, der nicht zu teuer ist, und gingen dann schon das Risiko halt letztendlich auch mit mir ein, obwohl sie genau wussten, okay, so sattelfest kann er nicht sein, der hat das nur hobbymäßig gelernt. Lange Rede, kurzer Sinn, man hat mich genommen, es hat funktioniert und jetzt programmiere ich seit 11 Jahren für diese Firma, mittlerweile in VB.net. Und allerdings nicht so auf Softwarehaus-Niveau. Da ist zwar Objektorientierung ist mir durchaus auch ein Begriff und habe ich auch dort genutzt, aber eben nur so im kleineren Bereich. Also wenn man alleine alles programmiert, ist es nicht so vordergründig. Ganz viele Klassen habe ich mir dafür gebaut, damit ich den wiederverwendbaren Code nutzen kann. Aber eben, das ist halt so eine Balance. Und es ist mehr so ein Hausmeister-IT. Ich programmiere also Wagen an, Gaschromatographen und hast nicht gesehen. Also alles, was nicht schnell genug auf die Bäume kommt. Und auch durchaus mal so in Code, der mir unbekannt ist, C-Hash, kann man... Ja, selbst wenn man es gar nicht kennt, aber von der VB-Net-Schiene kommt so ein bisschen was zumindest dran ändern an bestehenden Sourcen oder auch an Makrosprachen, die aus dieser Gaschromatographie kommen. Kurz und gut Hausmeister-IT, kann man sagen. Mittlerweile ist das Ganze aber vom großen Unternehmen Konzern aufgekauft worden, Eurofins, vielleicht irgendjemand auch schon Begriff, keine Ahnung. Und naja, es geht so alles in Richtung Konzern-IT und man möchte auch in den einzelnen Einheiten nicht unbedingt IT haben, habe ich das Gefühl. Also insgesamt kommt es einem so vor, als könnte es auch mal in 2-3 Jahren so weit kommen, dass man nicht mehr gebraucht wird, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ja, deswegen kam also der Gedanke, was machst du denn dann? Noch als Programmierer, glaube ich, geht meine Zeit zu Ende. Da gibt es viel, viel Jüngere, viel, viel Bessere. Und weiß ich nicht, ob ich da den Umstieg schaffe. Ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch und habe da schon gemerkt, okay, nee, die wollen viel mehr Objektorientierung, die wollen viel mehr strategisches Arbeiten und nicht so diesen Hausmeister haben. Und wenn sie dann noch einen Jüngeren kriegen, dann sind meine Chancen eher schlecht. Und da kam mir der Gedanke, was ich auch immer interessant fand, was ja grobe Richtung Software-Test ist, ist so IT-Security und Forensik. Finde ich beides hochinteressante Themen, fand ich immer, finde ich immer. Und ich glaube einfach, dass da der Bedarf in den nächsten Jahren förmlich explodieren wird und damit schließt sich dann auch schon fast die Vorstellung. Da kam mir dann der Gedanke, okay, das wäre eine Möglichkeit, sich mal anzugucken, mal rum zu experimentieren, ob das wirklich Spaß macht oder ob es einem vielleicht auch knochentrocken vorkommt, kann ja alles sein. Und ja, deswegen kam ich jetzt dazu, mich damit zu beschäftigen. Was ich dann immer am Anfang oft mache, wenn ich mal neue Projekte so anfange, ich suche mir einen Podcast, wo ich reinhören kann, weil Lesen ist okay, aber Podcast oder Zuhören oder Video finde ich persönlich immer angenehmer. Und stellte fest, ja, da gibt's gar nicht so schrecklich viel. Hätte ich bei Linux viel mehr erwartet. Aber außer dem, ich glaube, Tux Radio hieß das oder so ähnlich. Und ich habe so 1-2 Sachen gefunden, aber die sind dann auch schon sehr... Ja, nerdig ist das falsche Wort, aber da muss man schon von Linux auch ein bisschen was wissen, sonst wird das auch schnell so ein kleiner Overflow. Also ich habe halt nichts gefunden, was Einsteiger richtig, richtig Einsteiger geeignet ist oder was überhaupt diesen Weg so ein bisschen ebnet, den ich da gehen möchte. Also gerade Security und Forensik, auch schriftlich was zu finden, ist echt schwierig. Linux ist eigentlich fast nur ein Abfallprodukt bei der Geschichte. Also nicht Abfall, sondern Abfallprodukt bei der Geschichte. Wohl wirklich, ja, bitte jetzt nicht gleich vom Stuhl springen, weil ich einfach denke, Windows ist okay. Ich persönlich mag Windows, ich setze es ein. Unsere Firma ist eine reine Windows-Firma. Es tut einfach seinen Dienst. Aber Linux ist, glaube ich, geeigneter, wenn man tiefer unter die Oberfläche schauen möchte. Da ist halt bei Windows irgendwann Schluss, da ist bei Mac irgendwann Schluss und Linux gibt da, glaube ich, die besten Möglichkeiten. Ja, deswegen kam ich da so letztendlich hin. Das ist, als letztes vielleicht noch, was auch ein eigenes Interesse war, noch was dazu beitrug, das Ganze mal anzufangen, selbst wenn ich mit der IT-Security nichts werden sollte, ist, ich habe einen eigenen Podcast im Geocaching-Bereich, der ist hier jetzt aber egal, den ich zum Beispiel auch gerne selber hosten würde. Ich würde so einiges gerne selber hosten, auch die Mails noch nicht mal so, da bin ich mit GMX so eigentlich zufrieden. Aber zum Beispiel, ja, was eigentlich zum Beispiel? Ja, eine Cloud. Dass Google dann plötzlich irgendwas dicht macht oder die irgendwas ändern oder Microsoft, ach, wer auch immer, ob Dropbox, völlig egal. Ich hätte das lieber in der eigenen Hand. Dann liegt es auch an mir, ob ich Änderungen vornehme oder nicht. Ich glaube, das ist so ein großer Beweggrund. Ja, das ist mal, als Vorstellung soll es das mal sein. Wenn da wirklich Fragen sein sollten, wobei so wichtig ist jetzt, glaube ich, die Person dahinter auch nicht. Ich habe extra diesmal bei WordPress eine Seite aufgesetzt, hoffentlich temporär, auf Dauer soll die auf einen eigenen Server umziehen, aber im Moment ist sie halt bei WordPress aufgesetzt und da gibt es eine Kommentarfunktion, also ich werde auf Kommentare mit Sicherheit eingehen. Okay. Hier muss ich mir dann jetzt dringend merken, ich werde bei diesem Podcast auch mal versuchen, Kapitelmarken zu setzen, damit die Leute dann auch zum nächsten Kapitel springen können, wenn sie eins langweilig finden. Aber seht's mir nach, wenn da alles noch nicht so perfekt ist. Ich mag Podcast machen, ich mag die Technik, aber es muss so in vernünftigen Balance sein. Also ich will nicht 3 Tage damit zubringen, den Podcast aufzubereiten, um ihn rauszubringen. Aber ich versuche natürlich bestmögliche Qualität daraus zu kriegen. Okay, Vorstellung Ende. Kommen wir zu dem Podcast selber kurz. Warum überhaupt ein Podcast? Wie ich sagte, ich habe da nicht viele andere gefunden. Vielleicht habe ich auch noch falsch gesucht. Vielleicht finde ich ja noch irgendwann einen, dann kann ich einstellen. Aber ich habe erstmal keinen gefunden. Dann rede ich einfach gerne über Dinge, die ich selber mache und merke oftmals auch, dass andere sich freuen, wenn sie mal was hören können über ein Thema, das sie auch interessiert. Ist einfach so, lebe ich eher als Eremit, mag ich es trotzdem, Podcasts zu machen. Zur Häufigkeit, das weiß ich noch nicht. Am Anfang wird es sicherlich etwas öfter sein, weil alles auf mal auf einen einstürzt und ich ja auch, wenn es geht, schon alles auch in die Podcasts reinbringen möchte. Mittelfristig denke ich mal so monatlich. Da ist dann auch einfach die Frage, wie viel Zeit ist da, wie viel Neuigkeiten habe ich wirklich gelernt oder festgestellt oder ermittelt oder bekommen oder was auch immer. Davon wird das abhängig sein. Aber es soll schon eine Regelmäßigkeit da sein und mindestens monatlich. Das ist der Plan. Geld will ich da nicht mit verdienen und auch nicht für nehmen. Was es gibt, ist ein Flatter-Button. Den sehe ich aber auch nicht als Geldverdienstmaschine. Also ich habe den auch im anderen Podcast genutzt. Meistens kommt weniger rein, als man im Monat ausgibt. Ich mag Flatter, weil ich diesen Grundgedanken dieser gegenseitigen Unterstützung mag. Und deswegen nutze ich Flatter schon fast schon, um für Flatter Werbung zu machen. Wer da draufklickt, ich freue mich natürlich, ist doch gar keine Frage. Der Podcast kostet natürlich reichlich Geld, auch wenn ich die Hardware natürlich schon immerhin stehen habe diesmal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer meint, er will mir was Gutes tun, soll es tun. Wer nicht, ist das absolut okay, das nicht zu tun. Der Podcast wird auf keinen Fall eingestellt werden wegen Geldmangel oder ähnlichem. Das Problem habe ich Gott sei Dank nicht. Gut, dann machen wir da den nächsten Break. Kurze Vorstellung vielleicht, was im Moment bei mir so vorliegt, damit man auch so weiß, womit fängt das hier alles an. Das ist hier nicht ganz unbefleckt und ich glaube, man merkt auch den Programmierer ein bisschen. Am VDSL 50 hängt eine hübsche Fritzbox, eine 7390. Und die ist hier fürs Netz verantwortlich. Das ist einmal im kompletten Haus mit diversen Switchen dazwischen, noch einen zweiten Router für WLAN, der das untere Teil des Hauses versorgt. Dann geht noch ein Kabel ins Nachbarhaus zu Mama und Papa. Da hängen noch Switche, ein paar zwischen, aber so 0815. Switche zwischen, das ist auch nicht einfach. Dahinter hängen diverse Windows-Rechner, sowohl Desktop als auch Tablet. Meine Frau studiert gerade zurzeit. Also ich habe keine junge Studentin, die studiert, die ist über 50. Hat aber eben auch ein Tablet, ein Notebook dafür gebraucht. Dann ein paar Android-Geräte von Apple, ein Tablet, das Mini-iPad. Linux jetzt zum Test, im Moment auf dem Notebook ein Ubuntu. Das soll aber umziehen auf den Desktop. Und da möchte ich noch ein Kali Linux auf das Notebook hauen. Aber das ist auch Zukunftsmusik, das lassen wir erstmal so aus. Also es gibt also alle Plattformen in diesem Netz. Und auch NAS von Synology und QNAP. Die beiden NAS sind echt wichtig. Das eine ist ein reines Backup für das andere. Und das aktuell immer laufende hängt auch in den Rechnern fast überall eingebunden. Das ist wirklich, ist zwar ein Netzlaufwerk, wird aber schon benutzt wie ein lokales Laufwerk. Was auch nachher zum Nachteil wird. Da kommen wir aber noch zu. Also man hört schon, es ist reichlich IT vorhanden, an der man rumexperimentieren kann, die man auch schön kaputt machen kann, die auch eine Menge Pflege kostet. Das Ziel soll sein, also das Ziel des Projektes, da soll der Podcast dann praktisch begleitend immer bei sein und jeder soll sich das rausziehen, was er brauchen kann. Ein eigenes sicheres Netz für die IT-Security-Versuche, also um das eigene Netz anzugreifen und zu gucken, ist es stabil und Experimente zu machen. Dazu ein DMZ, also diese demilitarisierte Zone mit zwei Routern. Das ist natürlich schon mal Voraussetzung und erst wenn das wirklich stabil läuft, dass ich dann tatsächlich meinen Podcast selber hosten kann. Vorher lasse ich hier mit Sicherheit keinen ins Netz. Ja, das ist das Ziel. Und wenn das aufgebaut ist, dann geht es eigentlich erst mit, also die IT-Security ist natürlich begleitend, aber die Forensik-Sache geht natürlich erst so richtig los, wenn dieses Netz erstmal komplett ist. Ich glaube, dieser Podcast könnte also zeitlich sehr, sehr lange laufen. Das auch nochmal dazu, der Podcast von der Zeit her, ich weiß es nicht, ich denke mal eine halbe Stunde Maximum, kann mal länger, kann mal kürzer werden, muss man gucken. Also der Podcast ist ein Experiment, das angenommen wird, dann freut es mich, oder das nicht angenommen wird, naja, dann mache ich ihn irgendwann zu. Das tut mir echt nicht weh, also das muss ich einfach sehen, ob die Leute was davon haben oder nicht. Wie gesagt, es gibt da kein Ziel, irgendwie monetär was zu machen oder Geld zu verdienen, das ist völlig uninteressant. Was haben wir noch? Einen Rechner haben wir noch, achso, für die Linux-Geschichten habe ich im Moment etwas veraltete Technik. Ich habe also für meine Mutter mal einen Rechner gekauft vor 6 Jahren und das Einzige, was sie ernsthaft macht, ist Surfen und Homebanking. Und deswegen habe ich damals schon das Billigste gekauft, was es so gab. Das ist ein AMD 64 mal 2, glaube ich, hieß der. Der hat 1 GB. Da habe ich dann Ubuntu draufgeschmissen und festgestellt, na, dann habe ich nochmal aufgerüstet. Wir hatten auf der Arbeit noch so Restrotz liegen auf 1,5 Gigabyte. Ja, das Ubuntu läuft da drauf nicht wirklich. Ich werde da wohl wieder ein Knoppix, dass ich mal auch mal kurzfristig drauf hatte, wieder raufspielen. Das lief darauf relativ flott. Dann habe ich jetzt noch einen von der Arbeit mitgebracht. Muss ich jetzt mal angucken. Der wurde bei uns ausgesondert. Das ist so ein 865 Mainboard. Der sollte dann hoffentlich für Ubuntu reichen, dass ich da drauf aufziehen will. Und auf das Notebook, das ist ein Lenovo G580, das ich frisch gekauft habe für 280 €. Relativ günstiges Gerät. Da ist jetzt ein Ubuntu drauf. Das ging auch wirklich relativ gut. Aber da soll halt das Kali Linux drauf. Ja, das ist mal so die Hardware-Ausstattung, die jetzt so im Bereich Linux erstmal interessant sein wird. Die anderen Rechner kommen mal nach und nach. Also im Moment geht's ja erstmal noch um Linux, um da wieder reinzufinden, wieder ein bisschen Gespür für zu kriegen. Und damit auch das Netz, soll damit eigentlich auch ein bisschen gesteuert werden. Ich habe nämlich keinen Windows-Server laufen, sondern wirklich nur Clients. Ich habe bei Ubuntu aber schon gemerkt, ja, es ist das muss man auch dazu sagen, es wird hier kein Bashing geben von irgendwelchen Betriebssystemen. Für mich sind die Betriebssysteme alle gut. Ich kenne eigentlich gar kein wirklich schlechtes. Es kommt einfach darauf an, was man machen will. Und Linux sehe ich immer noch als Number One, wenn ich sowas wie jetzt vorhabe. Aber schon bei dem Notebook habe ich wieder gemerkt, die Helligkeit, zum Beispiel die Helligkeitseinstellungen gehen bis jetzt nicht komplett. Das musste ich dann in Grupp rumrühren, ohne so wirklich zu wissen, was ich tue. Da ich ahne das von früher, was ich da eigentlich mache. Aber ja, dann ging die Helligkeit. Aber die Helligkeitsknöpfe, die einzeln ein Notebook sind, nicht. Kriegt man die zum Laufen, dann merkt er sich dafür wieder die Helligkeit nicht. Also das ist so genau für mich Linux. Man kann alles konfigurieren. Aber auch alles zum Laufen zu kriegen, ist nicht immer ganz einfach. Ich würde es heute nicht mehr so ein Bastelbetriebssystem wie früher nennen. Das war früher schon ziemlich extrem. Aber so für den Endanwender ist das immer noch mehr als grenzwertig. Für den interessierten ITler, der so ein bisschen Hang auch in die Richtung hat, ist das ein Top-Betriebssystem. Meine Mutter wird es nach 3 Tagen aus dem Fenster schmeißen und hätte recht damit, weil das für sie einfach nicht bedienbar ist. Man solle sich vorstellen, die soll erstmal surfen und gucken, warum die Helligkeit sie nicht einstellen lässt, und dann soll sie Einträge in Group vornehmen. Sorry, no go. BIOS will auch immer noch nicht. Ja, das Lenovo G580 hat irgendwie so einen sehr seltsamen Bug. Man kommt nämlich nicht mehr ins BIOS, nur mit Windows 8. Das will ich jetzt aber nicht extra aufspielen, um einmal ins BIOS zu kommen. Also, ach, ich benutze es trotzdem weiter und schicke es nicht zurück, weil eigentlich brauche ich das BIOS an der Stelle auch nicht. Es ist und bleibt ein Experimentier-Notebook. Ja, was haben wir für Software, die so im Netz läuft, die mich jetzt so am Anfang schon gleich ein bisschen beschäftigt hat? Ich benutze RDP sehr viel, zum Beispiel um den Rechner von meiner Mutter zu konfigurieren. Sonntags morgens, sie lässt den praktisch Samstag auf Sonntag durchlaufen, dann macht er ein Backup mit Acronis und ich gehe nächsten Tag mit RDP drauf, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und ihn runterzufahren. Habe ich gleich mal mit Ubuntu ausprobiert. Wow, ging relativ schnell und einfach. Also da war ich wirklich sehr angetan, dass RDP auf Ubuntu so gut funktioniert. Installiert habe ich schon mal KeePass, ging unter Ubuntu auch relativ problemlos mit so einem ganz kleinen Haken, aber das war schnell erledigt. Was ich echt immer noch nervig finde, ist das Sudo-Gehampel. Ja, ich weiß, das ist wegen der Sicherheit, aber ja, das macht mich noch nicht so glücklich. Wenn ich den Explorer da nutze, kann ich bis in ein bestimmtes Verzeichnis, dann kann ich aber die Datei nicht umbenennen. Dazu muss ich den dann beenden und neu starten per sudo und dann geht's, und vielleicht geht das auch anders, aber das sind so, also ich rede jetzt nochmal noch nicht von richtigem Wissen, sondern das ist das, was mir so am Anfang jetzt mal auffiel bei den ersten Versuchen. Evernote zum Beispiel ist für mich auch ein wichtiges Tool, lief dann unter Wine. Das war dann eigentlich mal ein Erfolgserlebnis. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war relativ schnell und einfach eingerichtet. Hat mich auch überrascht. Das hat mir auch gezeigt, dass Linux schon auch für die Endanwender so einen Schritt schon gemacht hat, auch wenn sie noch nicht angekommen sind. Da lasse ich mich nicht von abbringen. Dann habe ich noch so ein paar Hacker-Tools aus der CT mal installiert. Also nicht aus der CT, sondern so aus dem Link von der CT. Das war schon ganz spannend mal. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich sie richtig angewendet habe. Das ist aber auch noch zu früh. Das war einfach mal, um so ein bisschen rumzuspielen. Das Ding hieß Fern-Wifi-Cracker oder so. Ja, ich krieg dann irgendwie was angezeigt, aber so richtig scheint er mir mein eigenes Wifi noch nicht zu cracken. Ja, aber es, wie gesagt, ist ganz, ganz, ganz am Anfang. Dokumentation habe ich ein bisschen gefunden bisher beim BSI, also www.bsi.bund.de. Da findet man ganz viel über Schutz und Grundschutz und so. Ja, schwere Kost, ja, muss man mal klar sagen. Das liest sich jetzt nicht so einfach, aber das ist so mein momentaner Aufenthaltsort sozusagen, dass ich mich da mal einlese. Aber das ist schon mehr auf Firmensicht zugeschnitten. Ja, werde ich lesen, werde ich aber nicht so viel darüber berichten, weil es mehr so ein Hintergrund ist, ein Wissen ist, dass ich mal aufnehme. Was ich jetzt aber, das kann man selber lesen, das brauche ich jetzt nicht im Podcast berichten. Ja, habe ich jetzt alles. Ja, der neue Router ist im Zulauf. Das habe ich ja auch im Blogbeitrag schon geschrieben. Auch über den werde ich natürlich wärmstens berichten, wenn er da ist. wie gesagt, ein Notebook läuft schon unter Ubuntu. Das ist auch der nächste Weg zum Ziel. Ein Rechner von Mama steht hier unten. Da wird mal sehen, Knoppix vermutlich raufkommen. Und auf das Notebook soll dann dieses Kali Linux, weil das wohl ganz gut zum IT-Security lernen passen soll. Dazu muss ich es aber noch schaffen, das Notebook zu sichern. Da bricht er immer wieder mal ab. Ich habe das Gefühl, dass das WLAN immer mal Aussetzer hat. Das muss ich noch prüfen. Und dann kann ich das auf dem Rechner installieren, den ich jetzt von der Arbeit mitgebracht habe. Das ist mal so der grobe Ansatz. Sprich, ihr habt es selbst gemerkt, heute war noch nicht so viel Inhaltliches. Mir war es aber mal wichtig, einmal eine Vorstellung von all dem zu machen. Also wer ich bin, was hier vor Ort so rumgammelt und steht und was daraus werden soll. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich auf den Punkt gebracht. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Haben wir noch irgendwas? Ich gucke mich gerade nämlich so willerig um hier, ob ich noch irgendwas zu berichten habe. Aber ich glaube, ich habe alles getroffen. Aufräumen muss ich diesen Keller dringend, wenn hier noch mehr Rechner rein sollen. Meine Frau bringt mich irgendwann um. Würde mich freuen, wenn ihr Spaß dran habt, weiter zuhört, mich weiterempfehlt oder auch nicht. Ich habe also auch kein Problem damit, wenn Kritik geübt wird. Das Einzige, wo ich Zensur betreibe, ist, wenn es beleidigend in den Kommentaren werden sollte, was ich jetzt aber mal nicht hoffe. Ja, dann hoffe ich, dass mich irgendwer unterstützt, wenn ich Fragen habe. Muss aber jetzt kein Podcast-Hörer sein. Ich muss mal sehen, wen ich mir da so suche. Und dann hoffe ich, ihr begleitet mich auf dem Weg. Wie gesagt, das grobe Ziel, sicheres Netz, eigene Dienste hosten. Ja, ich glaube, und danach halt IT-Security, wie mache ich das alles sicher? Und IT-Forensik, wie hole ich Daten von kaputten Festplatten? Mal gucken was. Also wie gesagt, grober Bereich IT-Security-Forensik. Ob ich dort jemals ankomme oder ob ich vorher schon alles aus dem Fenster schmeiße, weil mein Netz nicht will, ich weiß es nicht. Ich gucke mal rauf, 26, 27 Minuten. Ich glaube, das reicht auch für den Einstieg. Dann danke ich denen, die es geschafft haben, bis zum Ende durchzuhören und hoffe, wir hören uns wieder. Ja, ich glaube, das war's. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.